Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 8. Februar 2014. Als erstes habe ich heute einen Musiktipp für euch, und zwar die Schweizer Pop- und Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann. Zwei meiner Top-Songs sind einmal Digging in the Dirt und Roots to Grow. Als nächstes habe ich einen Videotipp für euch, und zwar eine Sendung über Randy Krups, der sich als Auto- und Motorradkünstler bezeichnet. Das ist eine Sendung von Jay Leno, der die Decopods vorstellt. Umgebaut wurde ein Motorrad von Piaggio, und zwar der MP3 Tripod. Als nächstes habe ich ein Kickstarter-Projekt für euch. Das Ganze ist von einem Startup in London, und mit dem Ototo habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Instrument zu entwickeln. Das Ganze ist ein Synthesizer-Kit, mit dem ihr die Möglichkeit habt, leitende Materialien und Sensoren in euer eigenes persönliches Instrument umzuwandeln. Als nächstes habe ich einen Link für alle Smartphone-Nutzer. Und zwar wird auf der Lifehacker-Seite ganz genau gezeigt, wie ihr einige der Standardfehler und Reparaturen an eurem Smartphone selbst durchführen könnt. Und zum Abschluss habe ich noch einen aktuellen Spieletipp für die Xbox 360. Vielen ist bestimmt das klassische Spiel Fable ein Begriff, das vor 10 Jahren Erfolg feierte. Jetzt ist das Spiel als Fable Anniversary auch für die Xbox 360 verfügbar. Dem Spiel wurde eine moderne HD-Grafik verpasst, als auch eine verbesserte Steuerung. Außerdem gibt es neue Speichermöglichkeiten, Achievements sowie die Unterstützung eines zweiten Bildschirms mittels Xbox Smart. Über Smart Glass haben Spieler dann Zugriff auf die Weltkarte. Außerdem wurde Musik und Soundkulisse als auch das User Interface an aktuelle Standards angepasst. Das Spiel ist zum Beispiel bei Amazon für 39 Euro verfügbar. Das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei Twitter, Facebook, Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube, schaut bei uns mal auf der Seite vorbei. Nächste Woche erscheint auch endlich wieder ein neues Magazin. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.